Das Auto ist durch Volksabstimmung eingeführt. Mensch, komm. Computer. Thank you. Komm, muss her. Retuich moch schnem. Wenn ich morgens mit meinem Karre in meine Firma bin und fahre, seh das ganze schnelle Blech, manchmal tut's auch helle Krech, und in jedem Auto sitzt bloß ein Einziger drin und schwitzt. Und aus tausend Auspuff steigt das Gift an Leid und Hausnuff. Und noch bin ich in meinem Lade, an am Arbeitsplatz der Schade. Guck zum Fenster raus und seh, alles grau in grau und nix ist grey. Stugert, stugert, ich hau ab, das war ich gries. Stugert, du wirst noch mal grau, nicht mal wies. Ich seh da keine Zukunft mehr, und die Stadt, die macht mir hey. Stugert, stugert, ich gang fort und such mir einen anderen Ort, wo die Luft zum Schnaufen ist, wo meine Sache am Laufen ist. Stugel, Stugel, dein Radau, lass mich gau. Und dein Himmel ist so grau, war mal blau. Und dein Ton, der ist so barsch. Stugel, leg mich doch am. Künftige Stadt, und insofern ist es gerechtfertigt zu sagen, wieder süß wie Stuttgart. Lebenswert sein in der Stadt.